lieber Wanderer, willkommen zur 32. Ausgabe des Greifenklau-Podcasts, der einzige Podcast, auf den noch Gorion stolz wäre. Heute mit Christophorus und Greifenklaue. Wir haben uns getroffen, um die Wünsch-dir-was-Blogger-Auslosung für 2014 zu machen. Vorher wollen wir noch, wie immer, ein paar News oder was so die Wochen angefallen ist. Unter anderem war ich auf der Slayvention. Was ist denn die Slayvention? Die Slayvention, genau. Ein großer Dungeon Slayer, eigentlich nicht, ein familiärer Dungeon Slayer-Con mit 30 Leuten auf der Burg Breustedt, irgendwo im südlichen Hessen. Da ist eine Jugendherberge und da hat jetzt, also nicht dort, aber zum zweiten Mal war jetzt die Slayvention. Die sind dann auf diesen Standort ausgewichen und ja, da haben sich halt 35 Gleichgesinnte getroffen, die alle Bock hatten, Dungeon Slayer, Scummer Slayer, Zombie Slayer zu spielen. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, allein schon, dass man halt 30 Gleichgesinnte hat. Also nicht 25 Leute, die da rumnöhlen, schon wieder Dungeon Slayer. Ja, also nach dem Grenzland-Ting im August war das auch wieder eine sehr nette Dungeon Slayer-Geschichte. Ja, ich habe viele Leute aus dem Forum kennengelernt, aus dem Dungeon Slayer-Forum. Mhm. Ich war mit Steff dort. Wir werden auch nochmal eine eigene Episode darüber machen. Und Christian Kennig war als Überraschung sozusagen da. Also der Macher von Dungeon Slayers hat auch schon von Star Slayers einiges vorgestellt. Dann waren noch einige Forengrößen da, also zum Beispiel Blackeratz oder Matt Eminence, die halt schon viel für Dungeon Slayers gemacht haben. Back Alive, von dem liest man auch immer viel. Auch zwei der Dungeon Slayer-Redakteure waren auch da, nämlich Andreas Melorn, Amel und Selesias. Genau, ist der Forenname. Und den kannte ich vorher gar nicht. Das ist so ein ganz alter Haudegen. Also kannte ich vorher nicht persönlich so. So ein ganz alter Haudegen, der unter anderem den Südkon für Midgard gegründet hat und im Midgard-Forum früher oder wahrscheinlich immer noch sehr aktiv ist. Fand ich sehr interessant. Ja, also viele Leute kennengelernt, mit vielen Leuten gespielt. Ich habe einmal Zombie Slayers angeboten. Wollte ich eigentlich gerne auf Teufelsgedärm wechseln, aber dann hatte ich alle Leute mal angeschrieben, wie das dann aussieht, und eigentlich zurückgeschrieben, ja, wir würden ja gerne insbesondere Zombie Slayers gerne mal ausprobieren. Also gespielt, ich hatte das Abenteuer auch schon mal irgendwann angetestet, das hat auch im Prinzip wieder gut funktioniert, aber Christian hat mir die Zeit gestohlen sozusagen, der hat nämlich seinen Star Slayers Vortrag nach dem Mittag gemacht, also quasi Zeit von unserem Slot gefressen, und deswegen musste ich dann das Abenteuer etwas kürzen, was aber bei dem Abenteuer nicht geschadet hat, weil das da ganz gut ging. Ja. Ja, da hören wir dann im Rahmen der Slayvention-Folge noch mehr drüber. Ja, danach wurde dann lustigerweise Zombie Slayers angekündigt. Davon wusste ich selber nichts. Das Zombie Slayers Second Shoot oder Shot. Es gibt quasi dann eine deutsches Update auf Zombie Slayers 4.0. Da wird sich wohl auch einiges verändern. Unter anderem keine Lebenskraft mehr, sondern ein Wundsystem. Mhm. Ja, mal gucken. Macht mein Mitredakteur der Slay, Nils Marheinecke. Ja, bin ich mal gespannt, was da so bei rumkommt. Ja, okay. Ja, also kurzum, ein Event, das meine Motivationsakkus voll aufgeladen hat. Gab es denn generell Neuigkeiten zu Star Slayers, also Beta-Phase, Erscheinungstermine etc.? Ja, da ich ja das Interview mit Christian geführt habe für die Slay bezüglich Star Slayers, wo auch auf meine Nachfrage, wird es dann auf jeden Fall dieses Jahr erscheinen, was die Frage schon etwas ungläubig war. Und er schrieb, ja, auf jeden Fall. Ich sag mal so, nein, es gab jetzt klugerweise keinen Termin. Okay. Auch nicht, wann die Beta-Testphase anfängt. Unter anderem, das kann ich ja kurz erzählen, er hatte halt erläutert, wie das Raumkampfsystem aussieht. Und Christian ist, denke ich mal, so würde ich ihn jetzt einschätzen, geht so in Richtung eines Perfektionisten, aber zum Glück in Richtung eines praktikablen Perfektionisten. Das heißt, er hat das Raumkampfsystem, hat ihm nicht gefallen, und hat er das quasi nochmal komplett zusammengeknüllt und nochmal ganz von vorne angefangen. Mhm. Und das hat er insgesamt dreimal gemacht. Das heißt, sind jetzt beim vierten Raumkampfsystem, was ihn jetzt sozusagen überzeugt hat. Und die sind alle im Grundaufbau völlig anders. Die hatten wohl irgendwann zwischendurch sowas, das klang so halb wie X-Wing, ne, wo man dann sehr simulatorisch, sage ich mal, sehr detailliert spielt, was ja eigentlich nicht so zu Dungeons Lairs passt. Und deswegen haben sie es wahrscheinlich auch verworfen, ne, wo du dann genau, ja, da kann so eine Gradgrube fliegen, der nur solche und hier und da. Genau, und jetzt sind sie wohl auf ein sehr offenes, eher erzählerisches System gewechselt. Klang alles ganz interessant, was er erzählt hat. Genau, also perfektionistisch, ne? Also in dem Sinne, dass er da wirklich sehr genau dran feilt, was das werden soll, aber halt auch praxisorientiert. Irgendwann erscheint es halt tatsächlich. Ich kenne genug Leute, die mir, weiß ich nicht was, schon alles angekündigt haben und da wirklich an ihrem Perfektionismus zerbrochen sind. Nach, was ich weiß nicht, ich erinnere mich noch daran, dass mir mal ein 20-seitiges Abenteuer einreichen wollte. Und es sind am Ende 80 draus geworden. Das wäre auch quasi so veröffentlichbar, spielbar gewesen. Aber dann wollte er noch hier feilen und da feilen. Da hat jemand angeschrieben, dafür die Bilder. Und ja, da sitzt er wahrscheinlich heute noch dran. Ja, naja. Also das ist ja der unpraktikable Perfektionismus. Ja, soweit zur Slavention. Wie gesagt, gibt eine eigene Folge zu, zusammen mit Steff, mit dem ich da war. Ja. Genau, wenn wir Glück haben, noch vor der DSA 4-Folge. Vor der zweiten. quasi bis dahin mag er mich noch. So, nee, er hatte angekündigt, mir da noch ein wenig Kontra geben zu wollen bei DSA. Ja, ja. Da dürfen sich die geneigten DSA-Zuhörer schon drauf freuen. So, dann haben wir noch als Punkt hier stehen Humans and Households. Das neue Projekt der The Gamers-Macher, beziehungsweise von Journey Quest. Eine kleine Webserie rund um, ja, im Prinzip typische Fantasy-SC-Charaktere, die sich treffen, um eine Runde Rollenspiel zu spielen. Und zwar in einem Setting, das sehr an die Erde erinnert. Und dadurch entstehen sehr skurrile Situationen. Ja, hat es dir denn gefallen? Ja, also die Episoden gehen ja, sind ja auch ziemlich kurz. 10 Minuten knapp. Ja, genau. Also die erste Folge, die wir ja gerade gesehen haben, du mir mal wenigerweise gezeigt hast, war schon sehr, sehr lustig, ja. Genau, also unbedingt angucken. Genau, und als drittes habe ich noch auf dem Newsletter stehen Kinder des Blutmeers. Genau, das ist ein Solo-Abenteuer, geschrieben von Mark Geiger, welches lange auf der Greifenklaue-Homepage zur Verfügung stand, welches jetzt sozusagen den Weg in die elektronische Welt genommen hat und ich es sogar dabei begleiten darf. Ja. Also genau, fangen wir mal an. Kinder des Blutmeers. Kennengelernt habe ich das Ganze, als ich noch in der Pathfinder-Redaktion war. Mark Geiger ist der Autor des einzigen deutschen D20-Solo-Abenteuers. Habe ich gerade nicht im Kopf, wie das heißt. Das war noch zu Mario Truant-Zeiten. Und genau, der hat später halt Kinder des Blutmeers geschrieben, den Auftakt zu einer Trilogie und sich damit bei der Pathfinder, also bei Mario Truant quasi gemeldet, der gefragt hat, ja, für Pathfinder ginge das, hat das auf Pathfinder umgeschrieben und ja, hat es dann quasi der Pathfinder-Redaktion gegeben, um das, die sich das angucken sollte. Sagen wir so, ich war so ziemlich einer der Einzigen, die gesagt haben, dass das eigentlich ziemlich cool ist. Da sprach leider auch sehr viel Unverständnis für Solo-Abenteuer etc. Bei dem einen oder anderen. Brach sich Bahn, sagen wir es mal so. Ja, jedenfalls, ganz unabhängig davon, hat er sich später bei mir gemeldet. Ja, ich weiß gar nicht, also gute Frage, warum wir da in Kontakt waren. Also es hatte jedenfalls nichts mit Pathfinder zu tun oder dass ich mich da genau deswegen gemeldet hätte. Genau, und er fragte jedenfalls, ob ich irgendwas kennen würde, wo man das halt hochladen könnte. Und da habe ich halt angeboten, ja, ich mache das gerne in meinem Blog. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Ist einer unserer erfolgreichsten Artikel und Downloads. Über 1000 Mal runtergeladen. Wahrscheinlich nicht so oft gespielt, aber trotzdem beachtliche Zahlen. Ja. Und er hat dann ja die Trilogie auch noch fortgesetzt und ist dann damit auf seinem eigenen Blog gewechselt. Genau, und irgendwann hat er halt gefragt, ob ich das nicht wieder runternehmen könnte, weil er hat jemanden gefunden, der das sozusagen ja, in nicht kommerziell vertreiben möchte, sondern, wie soll ich sagen, quasi das in E-Book-Form bringen möchte. Mhm. Genau, also da hat er auf seinem Blog Fahrt der Legenden von berichtet, wie er das sozusagen in elektronische Form bringt mit einem Partner. Und ja, jetzt ist das Ganze erschienen als, also wäre es so eine Mischung aus App und E-Book, würde ich sagen. Ne? Also ich würde es eine App nennen, aber Christoph mag da Näheres zu sagen. Nee, ist eine App, ja. Ja. Genau. Ich musste gucken, was für ein Betriebssystem hier auf deinem. Nee, genau. Soweit ich weiß, kannst du das auf Smartphone und so weiter spielen. Okay, dann ist genau. Und da ich sowas nicht besitze, noch vorhabe, so etwas zu besitzen, allein schon, weil. Du weißt ja, warum. Weil ich weiß jetzt auch warum. Ja, nachdem ich schon öfter die Nachteile von WhatsApp benannt habe, wurden sie Christoph jetzt langsam auch klar. Klammer auf, übermotivierte Menschen, Klammer zu. Ja, jedenfalls, genau, gibt es jetzt Kinder des Blutmeers, also ein Solo-Abenteuer quasi fürs Rollenspiel direkt als App. Das macht, habe ich gesehen, Pegasus auch mit seinen Spielbüchern. Allerdings ist da, die haben ja wirklich eine Spielbuchmechanik und Marc ist im Prinzip bei einer D20-artigen Spielmechanik geblieben. Das hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Also ein Nachteil ist zum Beispiel, dass die Kämpfe relativ lang dauern. Also jetzt im Gegensatz zu, weiß ich nicht, Einsamer Wolf oder so. Ja. Aber das gibt ihnen natürlich auch eine gewisse Tiefe. Genau, ich habe es auch tatsächlich geschafft. Also obwohl er nimmt nicht Pathfinder D20 als System, sondern hat so leichte Änderungen drin. Also mal ein Beispiel zu bringen, es gibt da weiterhin mit Tieren umgehen. Und es gibt aber auch Gefühl für Tiere. Mit Tieren umgehen ist das Umgehen mit eigenen Tieren, also seinem Pferd, seinem Hund einen Befehl geben. Und Gefühl für Tiere ist halt andere Tiere, also zum Beispiel ablenken oder so. Mhm. Oder okay. Wach und wegschicken. Oder beruhigen. Ja, das nur so als kleines Beispiel. Aber sonst ist das sehr nah an D20. Trotzdem habe ich es geschafft, meinen Charakter völlig zu verskillen. ja, kann passieren. Aber beim zweiten Anlauf lief es dann besser, da habe ich einfach einen vorgefertigten genommen. Ja, genau. Gut, manchmal habe ich noch so Schwierigkeiten, dass ich die Dings da dauernd umdreht. Das treibt mich auch in den Wahnsinn. Weil ich, wenn ich abends im Bett liege, das Ding leicht schräg halte und dann versucht er das natürlich immer so zu drehen, dass man es lesen könnte, wenn man nicht schräg liegt. Aber Tipp von mir, das kann man ausstellen. Ja, da bin ich mir sicher, dass man sowas ausstellen kann, aber ich weiß nicht, ob ich Interesse daran habe, das herauszufinden. Genau, also jedenfalls fragte er mich noch, ob ich da nicht eine Rezension schreiben würde, was ich natürlich gerne mache, zumindest in Form einer Vorstellung, da ich da ja das Ding nun länger kenne und betreut habe, wäre eine neutrale Rezension in dem Sinne ja gar nicht möglich, aber ich stelle das Ding natürlich gerne vor, aber verfüge nicht über ein Smartphone oder so. Und zwar ganz bewusst habe ich mein Leben Smartphone frei gestaltet, einfach weil ich auf Lebensqualität stehe. Ja, und gut, die haben sich dann bereit erklärt, mir noch ein Tablet dazu mitzuschicken. Und jetzt teste ich das Ganze gerade aus. Ja. Bisher macht es auch recht viel Spaß. Dann kann man das ist ja kostenfrei erhältlich. Nein. Da kannst du aber gerne Geld für bezahlen. Ich weiß nicht, ich glaube, so teuer war es nicht. War irgendwie 2-4 Euro. Das lässt sich aber herausfinden. Ja, gut. Das so die Vorab-News. Ich könnte noch erzählen, diesen Monat ist wieder Rollenspiel-Karneval mit Orte und Legenden. Ich habe schon für Zombie Slayers eine kleine Einstiegstabelle gebaut, an welchem Ort man sozusagen in das Setting einsteigen kann. Mhm. Nicht für Zombie Slayers, sondern speziell für über 400 Meter mein Zombie Slayer-Setting. Halt einige Orte, wo man sich über 400 Meter befindet, also Hubschrauber, Flugzeug, Hochhaus. Ach ja, genau. Ja. Aber auch natürlich Sachen, wo man relativ hermetisch abgeriegelt ist unter der Erde, wie eine Höhlenbesichtigung oder hier in Morsleben schön in einer Atommüllendlagerkammer. Ja. Also wenn man sich da nicht selber befindet, sondern da gerade unten ist. Ja. Da kann man dann schön mit einsteigen und wir werden auch noch eine Greifenklau-Episode dazu bringen, denke ich. So, also Kinder des Blutmeers gibt es auf jeden Fall im Google Play Store. Ah, okay. Ganz so. Normal. Steht da, wie teuer das ist? Nein. Für 99 Cent kaufen, ja. Also für 99 Cent kann ich das jetzt schon empfehlen. Guten Gewissens. Gut. Aber für 99 Cent würde ich mir eine ganze Menge Scheiße kaufen. Aber das hat dafür schon mal sehr viel Spaß gemacht. Jetzt aber zu den Wünschen. Wünsch dir was, Blogger. 2014, also die Auflage zum dritten Mal, nachdem es im ersten Jahr sehr gut, im zweiten Jahr etwas mäßig geklappt hat, viele Wünsche, aber viele davon leider nicht erfüllt, habe ich mir im dritten Jahr mit Würfelheld und dem Malspüler noch ein wenig Hilfe geholt, die das Ganze mitbetreuen können, weil das Problem ist einfach, dass Winter-OPC, den es auch dieses Jahr wieder geben wird, und Wünsch dir was parallel laufen, und das ist natürlich nicht immer ganz einfach zu managen, weil, ja, also gut, ich bin auch mal der mal einen Tag nicht ins Internet geht oder nur eine Stunde dort verbringt. Das kann sich dann schon negativ auswirken, wenn man da 18.000 E-Mails beantworten muss oder so. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch auch zu Weihnachten Arbeit zu erledigen, die mal nicht dem Spaß dient. Und schon ist da, hat man da recht wenig Zeit. Und gerade die Betreuung des Winter-OPCs ist halt auch sehr aufwendig. Genau, muss ja ständig was. Also wir haben das ja so gemacht, dass wir die Sponsoren regelmäßig vorstellen. Ich meine, wir kriegen da echt eine Menge zusammen. Ich würde mal schätzen, dass es das der im Rollenspielbereich der Wettbewerb ist, wo man am meisten vom Geldwert, vom Sachpreiswert gewinnen kann. Da geht man natürlich eine gewisse Verpflichtung ein, dass man dann auch diese Preise mal kurz vorstellt, die Leute, die sie einem an die Hand geben und so weiter. Ja, okay, also 11 Wünsche haben wir. Einer davon ist von mir. Ich würde sagen, damit ich nicht groß schummeln kann, darfst du mir erstmal einen Wunsch zulosen. Ja. Es sind also außer meinem Wunsch 10 weitere, das heißt 1 bis 9. Und der 11. Wunsch ist dann hier die 10. Gut. Also, welchen Wunsch darf ich erfüllen? Die 10. Die 10. So, sehr gut. Der kommt von meinem Mitorganisator Jan Malspüller vom Malspüller-Blog. Wo ich ihn mal fragen muss, ob das wirklich so ausgesprochen wird. Werden wir rausfinden. Mein Wunsch ist eine Alien-Rasse, die man für eine Kampagne wie XCOM oder Contact verwenden könnte. Jawohl, das kriege ich hin. Ich weiß nicht wieso, aber mir fällt, ich glaube, es war Flash Gordon 2. Oh Gott, es gibt von Flash Gordon eine Fortsetzung. Ja, eine höchst inoffizielle. Mit dem Penisriesen. Ich glaube, da habe ich mal vor 5 Minuten reingesetzt, aber ich weiß jetzt genau, welche Fortsetzung du meinst. Ja, war schon mal eine super Anregung. Danke für diese Anregung im doppeldeutigen Sinne. Aber ja, das Interessante ist ja, XCOM, ich habe das PC-Spiel tatsächlich gerade vor ein paar Tagen erworben, gebraucht. Weil sehr zu empfehlen. Jemand, der ein paar Xbox-Spiele verkauft und dachte, bei dem schlage ich mal zu. Und Contact spiele ich zwar nicht, habe es allerdings ein Abenteuer dazu stehen, aber was ich natürlich gelesen habe, ist DSX, quasi der Dungeon Slayers-Ableger von Contact. Beziehungsweise halt XCOM. Ja. Und ja, ich denke mal, eine Alien-Rasse, das kriegen wir hin. Muss mal gucken, was eigentlich noch der Spielinhalt bei XCOM ist, aber ich denke mal, das könnte spannend werden. Das mache ich vielleicht sogar für noch, kann ich gleich doppelt benutzen für den DSX, DS Weihnachtskalender. Das könnte ich dir perfekt auch gleich sofort erklären. Oder eventuell. Ja, bitte. Ich, wenn du mal was hier beizutragen hast, lausche ich gerne. Ja, das XCOM ist eine Wiederauflage sozusagen. Ja. Eines Spiels, das 94 erschienen ist. Und im Prinzip geht es halt an ein Rundenstrategiespiel, dürfte dir vielleicht sogar ganz gut gefallen. Dass du so etwas spielst wie die UNO, also ein Verbund aus mehreren Ländern, beziehungsweise spielst du eine Organisation, die von mehreren Ländern finanziert wird, die sich halt der Außerirdischen erwehren muss. Und du kannst halt in jeder Spielrunde deine Basis ausbauen. Du kannst halt Forschungen betreiben in neue Waffen, Antriebssysteme für deine Raum, für deine Flugzeuge und so weiter und so fort. Deine Hauptaufgabe ist dann natürlich entsprechend Aliens abzuschießen, weil die Erde wird ja schließlich angegriffen von Außerirdischen. Und so kannst du dann beispielsweise Raumschiffe kapern, ja, wenn die abgestürzt sind, beziehungsweise dann das ganze Spiel auf so einer globalen Karte. Ja. Wenn du allerdings ein UFO abschießt und das haben Aliens überlebt, dann kannst du ein Team losschicken, das entsprechend die Aliens beseitigen soll und die Technologie bergen muss. Jawohl. Ja, also tatsächlich war mir das sogar bewusst, weil DSX nämlich genau diese Inhalte hat. Also es hat sowohl das Basisausbausystem als auch ein System dafür, wie man diese unterschiedlichen Techniken gewinnen kann. Also was weiß ich, Nanotechnologie 1, 2, 3 und so weiter. Und was das denn sozusagen, welche Sachen das freischaltet an Ausrüstung und so. Also das ist schon sehr dem Spiel nachempfunden. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob er sich da vom Spiel hat inspirieren lassen oder mehr von Contact, aber ich glaube im Prinzip von beiden. Also Contact ist quasi das Rollenspiel, was von UFO heißt, glaube ich, das Original. Genau, richtig. Ja. XCOM. Ja, also jedenfalls davon absolut inspiriert also ist. UFO, Enemy Unknown und dann ist jetzt XCOM. Ja. Ja, genau. Ich habe da auch unter anderem, gab es da schon eine Alien-Rasse aus dem Weihnachtskalender im letzten Jahr. Ich glaube, die war aus dem Weihnachtskalender. Das werde ich mir nochmal angucken. Da werde ich auf jeden Fall was finden. Okay. Ja, dann viel Spaß. Ja, danke. Also, damit ist der Wunsch schon mal abgehakt. Wir haben noch 10 Wünsche. Ja, dann losen wir am besten aus. Ja, machen wir am besten, welchen Wunsch jetzt hier Jan kriegt, oder? Ja, können wir auch so weitermachen. In der Reihenfolge. Ich darf nochmal. Ja. Gut. Die 2. So, also Jan kriegt dann folgenden Wunsch ab. Ich wünsche mir nicht magische Gadgets, also technische Gerätschaften, für eine Fantasy-Welt in einer Epoche ähnlich der Renaissance oder des Barock. Gerne mit einer Spur verrückter Wissenschaftler dabei, jedoch nicht im Savage World-Sinne, also quasi magisch, sondern wirklich komplett unmagisch. Okay. Das könnte interessant werden. Genau, der Wünschende ist Meisterperson. Ich meine, der Block heißt auch so. Kann ich aber nicht beschwören. Ja, fällt dir was ein zum Thema unmagische Gadgets? So spontan. Da, ja, richtig. Da fällt mir gerade ja diese furchtbar schlechte Romanreihe ein. Wobei ich weiß gar nicht, ob es eine Reihe war. Auf jeden Fall hab ich nur einen Roman nicht mal ganz durchgelesen. Das ist immer noch der mieseste Roman, den ich jemals gelesen habe. Mir fällt aber weder der Titel noch Autor ein, Gott sei Dank. Jedenfalls ging es ja darum, dass Orks in einer Höhle... Das ist aber nicht die Orks, die du mir geschenkt hast, oder? So ein schlechter Mensch bin ich? Ja, bist du. Gott. Na ja, gut. Du hast sie mir aber, zum Weitervertauschen. Okay, das kann ich dann noch so gut heißen. Ja doch, das muss es gewesen sein. Und die entdecken ja in dieser Höhle, oder der Ork-Häuptling entdeckt in dieser Höhle ja Handgranaten, Maschinengewehre und dergleichen. Man spielt ja auch in einer kompletten Fantasy-Welt und damit erobern die natürlich ein Reich nach dem nächsten, weil dem nichts entgegenzusetzen ist. Sehr schön. Das erinnert mich an diesen Barbarenfilm, den wir mal gesehen haben, der eigentlich total toll war. Das war nämlich ein Tal, wo halt ein Barbarenvolk war, wo dann auch die Zombies waren, die Affenmenschen Also Affenmenschen, Zombies, Barbaren und irgendwas war da noch total großartig. Haben wir den gesehen? Ja. Okay. Und der hatte doch einer, weil ein Komet, glaube ich, abgestürzt war, im Vulkan ein Schwert geschmiedet. Ah, der. Und ja, ist richtig. Dann quasi konnte so zum Barbarenlord aufsteigen. Ja, genau. Höhlenmenschen war das sogar, glaube ich. Höhlenmenschen waren auch dabei, genau. Irgendwas war das noch, wusste ich doch. Total großartig. Stimmt. Also großartig, ja, schlecht, ja. Aber großartig. Ja, und dahin so läuft das im Prinzip mit diesen Orks auch. Also das Buch ist wirklich katastrophal geschrieben. Es ist wirklich total grottig, aber so von der Thematik her halt doch ganz nett. Jo, gut, ich meine, ja, so im Sinne von Leonardo da Vinci, der hat ja allerlei ganz im Gegenteil, visionäre Erfindungen gehabt, die er teilweise noch nicht umsetzen konnte. Da kann ich mir schon coole Sachen vorstellen. Oder du hast das ja auch bei DSA mit dem Äquivalent-Erfinder dazu. Was jetzt keine Ahnung, wie der heißt, aber hat ja unter anderem den Ballon da auf dem Dach in Havena. Ich glaube, da kann man schon so ein bisschen rumgrübeln. Und wenn ich dann an sowas denke, wie zum Beispiel das Pathfinder Ausrüstungsbuch, wo immerhin 50 Seiten unmagische Ausrüstung bei sind, da sind schon coole Sachen dabei. Halt. Und wenn das halt nur ein Sack Murmeln ist, den man irgendwo hinwirft, wenn man verfolgt wird, ja, dass sie darauf ausrutschen. Oder halt eine Buchdruckmaschine zum Beispiel. dass die ganzen Magier ihre Werke nicht in jahrhundertelanger Kleinstarbeit ewig abschreiben müssen, um sie zu vervielfältigen. Fertige Magiebücher, nur richtig. 3 Goldmünzen. Und schon sind wir, mit Feuerball, die neue Auflage mit Feuerball. Ja, brutalste Inflation auf dem Zauber. Ja, könnte auch eine interessante Erfindung sein, stimmt, auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, da kann man schon einiges machen, was genau, nicht magische Gadgets, ja, da stelle ich mir eigentlich auch tatsächlich so kleine Hilfsmittel vor. Das finde ich bei D&D auch klasse, da gibt es ja dann, was weiß ich, auch so, oder bei Pathfinder, so ganz am Anfang diese kleinen alchemistischen Hilfsmittel, sind so ein Donnerstein oder Leuchtsteine, oder diesen Verstrickungsbeutel, das sind so ganz kleine Sachen, die aber schon eigentlich ziemlich cool sind. Also allein so ein Donnerstein, der halt so einen riesen Laut auf einmal abgibt, der kann natürlich ideal, um die Gruppe wieder zu sammeln, weil man dadurch Alarm geben kann oder so. Kann natürlich auch sehr einschüchternd sein, wenn man damit irgendwie eine Horde Goblins vertreiben will oder so. Und ich erinnere mich noch daran, das war denn das für ein System? Ich glaube, entweder war es Rollmaster oder Palladium oder Palladium Fantasy, glaube ich, war das. Na, jedenfalls hat er das vorbereitet mit Dwarvenforge Dungeon Dingern, also alles genau aufgebaut und ging hinab in Dungeon. Ich hätte mir einen Magier gewählt und so einen Zauber gesehen. Donner! Da hört man im Umkreis von 5 Kilometern. Dachte so, Mist, den kannst du ja unten nicht werfen, da ist ja die ganze Höhle an mir. Achso, aber er wurde doch geworfen. Ja, es kam ein Spieler, so, ja, Palladium Fantasy kenne ich schon. So nach 5 Minuten, ich hau Donnern auf den. Zack, und natürlich kam dann noch eine Rotte Orks von hinten. Also, wir haben gerade gegen Ex-Menschen gekämpft. Die Ex-Menschen waren eigentlich mit den Orks verfeindet, aber nun standen wir zwischen den Fronten. Das war gar nicht gut. Nee. Also, wir haben es knapp überlebt, aber es war echt eine der dämlichsten Aktionen, die nicht von dir kamen, die ich erlebt habe. Ja, ich wollte gerade sagen, bin ich froh, dass ich der einzige Taschenlampe fallen lasse auf diesem Planeten. Nee, das war dann der Donnerstein fallen lasse sozusagen. Gut, also jedenfalls Gadgets, cool. So, dann ist der Wunsch hier auch vergeben. Ja, dann vergeben wir doch hier den Wunsch auch gleich als nächstes. Eine 9 ist der Wunsch von D6 Ideas, die wieder 2 Wünsche eingereicht haben, weil sie immer als Team arbeiten. Ja, kurzer Wunsch. Kurzer, aber fieser Wunsch. Was ist die freudlose Allianz? Die freudlose oder die freudlose? Die freudlose Allianz. Ja, ich könnte mir vorstellen, das ist eine Allianz von Buchhaltern. Ich könnte mir da auch vieles drunter vorstellen. Steuereintreiber. Aber daraus was Rollenspiel Nützliches machen, das ist schon gar nicht so leicht. Andererseits hast du wieder einen Riesenspielraum. Ja. Ja, kann man also so eine coole NPC-Gilde draus machen oder auch ein kleines Abenteuer draus stricken oder wie auch immer. Auf jeden Fall darf da keiner lachen. So, Nummer 9 bekommt den Wunsch von 4. Das wäre der Wunsch von Moritz. Also, der Wunsch lautet: ein Gruselabenteuer, das mindestens 3 klassische Klischees verwurstet. Ja. Okay, die Klischees sind jetzt ja hier im Prinzip nicht vorgegeben. Ja, gibt ja genug klassische Grusel- oder Horror-Klischees, angefangen von: wir trennen uns alle. Ja. Da kommt dann der Personentrenner zum Einsatz. Ja, oder der schreibt, muss sagen, dass man DSA spielen soll. Ja, das reicht mit der freudlosen Allianz. Ja, sehr schön. Ja, also Gruselabenteuer, genau. Wir haben ja die nicht eine Höchstbegrenzung, aber wir haben ja zumindest den Vorschlag gemacht, dass oder gesagt, dass so ein Wunsch auch auf 2 Seiten erfüllt sein also dass das genügt. 2 Seiten zu machen. Ne? Also keiner braucht sich da hinsetzen und 20 Seiten zu machen. Ja. Wer jetzt total Bock darauf hat, das zu machen, kann das gerne tun, aber 2 Seiten, zack, fertig, genug. Gut, dann kriegt Moritz einen Wunsch. Dann jetzt kommen wir mal langsam in den Würfel wechseln. Ja. Die 2 wäre der Wunsch von Lars Alexander von Matt Künderland. Blogspot.com. So. Oh ja, das wird Moritz gefallen. Ich wünsche mir bis zu 5 verschiedene Vertragsvorlagen für diverse Pakte mit Teufeln und Göttern in beliebigen Settings. Eieieiei. Würde ich sagen, einmal das DCC-Buch gekauft, fertig. Da darf den zum Beispiel viele solche Pakte drin. Ja. Finde ich sehr cool, sowas. Vielleicht macht Moritz das ja in Zusammenhang mit Labyrinth Lord. Dann hat Labyrinth Lord ein weiteres Element von DCC. Kann nicht schaden. Das ist wohl wahr. So, dann wäre die 2 weg. Die rutschen alle einen auf. Und ein Wunsch für Lars. Jetzt kannst du gerne wechseln. Das wäre dann. Aber da ist die 2. Der hier? Die Nummer 3. Und? Ein klassischer Frauenwunsch. Welche fantastischen Gestalten und Artefakte könnten sich in einem Großstadtmöbelhaus finden? Ja, genau, das ist eindeutig mal wieder Urban Fantasy von Ninjane gewünscht, die ja unter anderem den Anduin lange Zeit gemacht hat. Jetzt auf Stories and Character zu finden. Mhm. Hat sie im letzten Jahr, glaube ich, auch eine typische Fantasy-Stadt oder ein Fantasy-Dungeon als Stadt in der heutigen Zeit gewünscht. Also ein Urban-Fantasy-Ding, da war die Wunscherfüllung auch ziemlich cool. Ein Riesending ist das geworden. Also sehr cool, wenn man mal Lust auf Urban-Fantasy hat, kann man sich diese Stadt ziehen. Da hat man eigentlich einen coolen Hintergrund. Mhm. Ja, ich denke, ein ganz guter Anlaufpunkt wäre hier zum Beispiel die Serie Warehouse 13. Ja. Da gibt es ja auch das ein oder andere moderne Artefakt, was ja da im Lagerhaus rumliegt. Ja. Kann man sich bestimmt das eine oder andere von angucken. Richtig, das stimmt. Das könnte eine gute Vorlage sein. Ja, ansonsten der aktuelle IKEA-Katalog hilft auch. Ja, das stimmt auch. Ja, nee, man muss ja nur ein paar schräge Ideen haben. Also angefangen von das, was mir sofort einfallen würde. Zum Beispiel gab es, glaube ich, bei Narnia halt der Schrank, mit dem man halt in eine andere Dimension kommt. Genau. Aber das ist ja schon fast zu klischeehaft oder zu herkömmlich. Ja, aber ich denke mal, da kann man coole Sachen drauf bauen. Ja, würde ich so ins Genre Urban Fantasy nehmen. Warum auch nicht? So. Jawohl. Dann kriegt Ninja einen Wunsch. Das wäre die 1 ganz oben. So, da haben wir noch ein Horrorszenario. Ein Horrorszenario, Kurzabenteuer in einem klassischen Fantasy-Setting, das sich gut für einen One-Shot, Klammer auf, spielt sich an einem Abend durch, eignet. Jo. Okay. Gut, so, ganz ohne Vorgaben. Ja. Da haben wir auf jeden Fall schon mal 2 Horrorabenteuer dabei. Richtig. Alles klar. So, dann ist die 1 weg, die 3 weg. Das heißt, jetzt können wir den 1, 2, 3 wie 4 benutzen. Mhm. Oh Gott. Ich sehe, ich muss den Podcast dringend hören. Ich habe nämlich jetzt nicht mitgeschrieben, wer was kriegt. Aber ich habe viele Kreuze gemacht. Ja, das stimmt. Also ich wüsste jetzt nicht, was die zu bedeuten hätten. Also ich weiß mal, was jetzt... Ja, aber nicht was. Ja, das muss ja mal... Okay, ich kriege das ja gehört, so ist das ja nicht. Also nicht löschen. Okay. 3, das ist der... Das ist der hier. Okay. Also der Wunsch lautet, eine Mafia-Familie oder Mafia-Syndikat in einem Fantasy-Setting, wobei die Mitglieder dieser kriminellen Vereinigung mehr als einer Rasse angehören sollen. Was für ein Verbrechen verübt sie und wer sind die wichtigsten Personen? Ja, genau. Kommt auch von die Six Ideas, der Wunsch. Mhm. Verbrechergilde, Klammer auf, mit organisierterer Struktur, mit Mafia-Struktur für Fantasy-Setting, das lässt sich, glaube ich, ganz gut machen. Dann haben wir den Wunsch zugewiesen, jawohl, dann gucken wir jetzt, welchen Wunsch die Six Ideas kriegt. Mhm. Ich würfel nochmal. Achso, ja, wir sind schon bei 4 angelangt. So, ja. Jawohl, 3 Wünsche sind noch offen. Das ist mein Wunsch. Jawohl. Den lesen wir da vor. Ich wünsche mir, dass mein Spielercharakter etwas im Wilden Westen erleben kann. Klammer auf, Anmerkung, extra so gestellt, dass nicht zwingend ein Abenteuer sein muss. Gerne Zufallstabellen, Encounter oder Szenariosammlung, wozu ihr Bock habt. Mhm. Na, bin ich unkompliziert? Sehr. Ja, sehr schön. Ich bin auch gerade am Lektorat von Old Slayhand, da dachte ich, das nutze ich doch mal, um vielleicht noch ein wenig inspiriert zu werden, was man denn da so spielen kann. So, das geht an D6 Ideas. Genau. Dann ist der Wunsch weg. Ich habe schon einen. Dann sind jetzt noch zwei übrig. Das heißt, ja, genau. Dann, wenn zwei übrig sind, die verschiedene Wünsche haben, müssen die logischerweise die Wünsche tauschen, weil anders geht es ja nicht mehr. Ja. Genau, machen wir hier. Zuck. Zuck. So, genau. Ja, kannst du den ersten machen. Der, erste Wunsch ist dann für den Rorschach-Hamster im gleichnamigen Blog, der zurzeit gerade DSA 1 für seine Dreamer-Mount-Kampagne anpasst und außerdem immer relativ viel Pathfinder-Material postet. Okay. So, der bekommt jetzt folgenden Wunsch von Dr. Domani, und zwar den unteren hier. Die Reise, okay. Der Wunsch. Die Reise geht über einen Gebirgspass mitten im tiefsten Winter durch meterhohe Schneewehen und eisige Winde. Was kann alles passieren? Oh ja. Eine Menge. Ja, ich überlege gerade, genau, wenn wir mal die Slay-Winter-Ausgabe, da sind viele coole Encounter drin, auch speziell für den Gebirgspass nichts. Aber was mir noch einfällt, ist ein Abenteuer aus dem ersten Winter-OPC von Andreas Mehron, Amel. Der hatte nämlich, der ist damit auch relativ weit vorne gelandet. Das war so ein Szenario, das quasi während der Überwanderung eines Gebirgshanges passiert. Mhm. So ein kleinen Gebirgsdorf, die Hilfe brauchten. Ja, das war ganz cool. Ach, stimmt, da gab es noch ein Abenteuer. War auch mal ein Stichwort, genau. Das war von einem aus dem Dungeon Slayer Forum, allerdings das selber neutral gehalten. Genau, das war dann so das Stichwort Frühjahrsschmelz oder so. Genau, da hat quasi so ein ganzes Tal abgebildet. Und das war quasi die letzte Bastion der Zwerge, die gehalten werden musste. Und dann während das auftaut, kommen halt die verschiedenen Monster, die da halt quasi mit aktiv werden mit dem Frühling, hinab aus den Bergen. Und ja, das Ganze, man kann dann halt dazu noch mehr rausfinden und sie, indem man halt herausfindet, was da passiert und das aufklärt, sozusagen dann auch die Monster vorzeitig aufhalten. Ja, da gibt es ja auch mannigfaltige Möglichkeiten. Ne? Ja, genau. Ich denke, da kann man. Herr der Ringe macht es ja zum Beispiel vor. Ja, richtig. So, genau. Und der Dr. Domani kriegt dann den Wunsch vom Rorschach-Hamster. Genau. Eine kurze Beschreibung einer Monsterart namens Gnack. Vielleicht etwas Hyänenähnliches oder so, muss aber nicht sein. System völlig egal, Klammer auf. Aber wenn es eh egal ist, über Labyrinth Lord, DSA 1 oder Pathfinder würde ich nicht meckern. Achso, die Erlaubnis, das in einem nicht kommerziellen Produkt zu nutzen, wäre toll. Ja, ich glaube, da hat er Glück, denn Dr. Domani ist zumindest auch bei Pathfinder unterwegs. Wenn ich mich nicht total irre. Nee, bei Savage Worlds ist er aktuell unterwegs und davor bei Dungeon Slayers. Also ich glaube, da zumindest so in der Nähe der Systeme. Die Gnack. Sich bewegt. Das ist ja völlig beknackt. Ja, na gut. Ein Monster, das ist immer noch ein relativ einfacher Wunsch. Ja, wohl wahr. Ja, was sagst du zur Wunschaufbeute? Ist da direkt was für dich dabei, was dir ins Auge springt, was du unbedingt am liebsten sofort selber erfüllen würdest? Also die nicht magischen Gadgets beispielsweise. Da könnte ich meiner Fantasie ja auch freien Lauf lassen. Ja. Ja, oder die und die Mafia-Familie. Hätte ich auch sofort schon ein paar Ideen. Ich frage jetzt lieber nicht, ob die quasi innerfamiliär inspiriert sind. Nein, natürlich nur alles nur vom Hörensagen. So, ja, ich bin mit meinem Wunsch mit der Innenrasse eigentlich auch ganz zufrieden. Ich glaube, da lässt sich was draus bauen. Ja. Ja, genau. Ansonsten kann ich noch verkünden, ach ja, für die Slay Nummer 3 gibt es demnächst den Startschuss. Die hat genau das entgegengesetzte Thema, nämlich Wüste und Untote. Und soll ja wieder im Frühling fertig werden irgendwann. Da werden wir nochmal speziell zu aufrufen. Gibt jetzt von Dungeon Slayers mit Söhne der Wüste ein zweites Wüstenabenteuer. Oder eigentlich ein Mini-Sandbox mit vielen Abenteuern. Also da bin ich mal gespannt, was da noch so rauskommt. Ich habe mir auch mittlerweile Gedanken gemacht, das Ganze nochmal, und zwar aufgrund einer Diskussion auf der Slayvention. Und zwar wurde da an ein, zwei Stellen die Kampagnenfähigkeit von Dunslayers kritisiert, im Sinne von, dass man natürlich auch oft, oder dass die Sterbechance relativ hoch ist, wie man das umgehen kann, wenn man halt nicht schummeln will. Und da habe ich mir nochmal Gedanken zu gemacht. Und generell, Star Slayers bietet halt noch einen interessanten Mechanismus an. Star Slayers wird wesentlich mehr Talente haben als Dungeon Slayers. Und zusätzlich wird es bei Star Slayers ist ja nicht nur Möglichkeit, sozusagen die Talente über über die Klasse zu kriegen, wie bei Dungeon Slayers, plus über die Volkstalente, Kulturtalente, wie bei Dungeon Slayers, sondern zum Beispiel auch, wenn du besonders stark bist, könntest du dir dann da auch brutaler Hieb oder sowas holen. Ja. Und da es ja mehr Talente gibt, wird dann auch erlaubt sein, mehr Talente zu nehmen. Und dann gibt es dann die Regelung wohl, quasi auf jeder neuen Stufe kann man ein Talent steigern und man kann sich immer ein Neutalent holen, also ein Talent, was man bisher noch nicht hatte. Mhm. Dadurch gehen die Charaktere dann auch sehr in die Breite. Das funktioniert wohl, funktioniert ja quasi auch nur, wenn man viele Talente hat. Wenn man 20 Talente hätte, dann wäre sonst auf Stufe 20 quasi jeder gleich, weil jeder oder jeder hätte denn jedes Talent sozusagen. Ja. Das wäre auch blöd. Das stimmt. Genau, aber gut, gibt ja bei Dungeon Slayers auch ein paar mehr. Das heißt, da wäre auch mal drucken, ob so eine Regelung nicht gut wäre, dass die mehr in die Breite gehen. Oder, das wäre jetzt meine Idee, dass man nochmal sagt, pro Stufe ein Crunch, ein Fluff-Talent. Wobei die Bezeichnung ist natürlich nicht ganz richtig. Also eigentlich müsste man sagen, ein kampfwertrelevantes und ein nicht kampfwertrelevantes Talent. Mhm. Und dass man irgendwie so eine Regelung macht. Oder man teilt die Wertigkeit wieder auf, man vergibt pro Stufe, weiß ich nicht, 4 oder 5 Talentpunkte. Ein Kampftalent kostet 3 oder 4 Punkte, ein Nicht-Kampftalent 2 Punkte, ein Wissensgebiet 1 Punkt. Dadurch hat man dann auch wieder so, dass halt die Nicht-Kampftalente attraktiver werden. Ja. Weil das, was du am meisten halt einsetzen kannst, sind halt Kampftalente. Und dann häufig auch sowas wie Wahrnehmung etc. etc. Und so ein Wissensgebiet Talent, Wissensgebiet Bergbau, das ist zwar schön, um deinen Hintergrund zu definieren und so weiter, aber kommt halt doch relativ selten vor. Weiß ich jetzt aus DSA. Ja, schon ganz klar. Aber gut, da ist Bergbau auch nochmal ausdifferenziert natürlich. Ja, also genau, da ne, einfach, dass du da zum Beispiel, wenn du 5 Punkte hast, du nimmst für 4 Punkte einen Kampftalent, hast du 1 Punkt übrig, kannst sagen, ja, Wissensgebiet, Götter oder Hüttenbau oder Mineralkunde. Ja, ich bin halt ein Steinfinder. Ja, Fetisch ist ein Stein. Cool. Ja, also sowas. Ja, da in der Richtung will ich noch einen Artikel schreiben, dass sich da nochmal Gedanken drüber macht. Auch zum Beispiel mit dem Problem zum Beispiel der Tränketabelle. Eine 5W10-Tabelle. Und ich weiß nicht, wie oft du schon eine 5 mit 5W20 gewürfelt hast, aber die Wahrscheinlichkeit ist recht gering. Nicht häufig, ne. Und das berücksichtigt die Tabelle nur zum Teil. Und irgendwann hat sich halt die Mühe gemacht, die Zaubertranktabelle, so wie die normale Zaubertabelle, zu unterteilen. Die macht halt einen Vorwurf in häufige, sehr häufige, seltene und sehr seltene Tränke, also Zauber. Und das halt auf die Tranktabelle umgearbeitet. Vorwurf, dann Hauptwurf. Dann hat man da eine bessere Wahrscheinlichkeitsverteilung einfach. Oder so Gedanken wie, wenn ich jetzt auf höherer Stufe bin, würfel ich nicht einmal auf einer Schatztabelle, sondern zweimal und nehme einfach das Bessere, um zu simulieren, dass fiesere Monster ja auch vielleicht die besseren Sachen horten oder horten können. Ja, dass man da einfach mehr Dynamik in höhere Stufen reinkriegt. Darum mache ich mir nochmal Gedanken zu. Interessanterweise wurde ich dann noch zu einem Spieltest verpflichtet oder gefragt, ob ich sie machen würde für Dungeon Slayers. Das werde ich auch mal ausprobieren, zumal das in eine ganz ähnliche Richtung geht. Also das war der eine Artikel für die Slay, den werde ich noch von der Slay-Menschen für die Slay berichten. Hm. Und ein Interview mit Nils machen über Zombie-Slayers. Genau, meine Idee für Zombie-Slayers-Inhalte sind dann damit gestrichen. Weil da möchte ich dann doch die Zombie-Slayers-Ausgabe abwarten, die neue. Zumal die wahrscheinlich sehr viel verändern wird. Ja, sonst hätte ich halt noch ein paar neue Zombies, glaube ich, gebaut. Naja, so muss man mal gucken. Also wer jedenfalls noch Lust hat, was über Untote zu schreiben, irgendwie über Wüstenvölker, ob Encounter etc. Wir machen ja auch Sammelartikel. Also ein Encounter oder Szenario-Sammelartikel hat ja 10, 12 einzelne Encounter und die stammen dann von bestimmt 3, 4, 5 Leuten, die natürlich auch alle genannt werden. Wir sind ja nicht der Envoyer. Und ja, das sind einfach, also auch wer systemunabhängig Ideen hat, zur Not halt per E-Mail statt im Dungeons & Slayers Forum. Wir nehmen da gerne Sachen an und verslayen sie gerne. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, war es das mit unserer Wunschverteil-Episode. Wir hoffen, die Leute freuen sich über die Wünsche und der Rest freut sich darüber, wie sie erfüllt werden. Genau. Und ja, ab Dezember sollte man dann mit den Wünschen rechnen können. Wollen wir es hoffen. Viel Spaß auf jeden Fall. Genau. Jawohl. Bis dann in Bälde wieder im Greifenklau-Podcast. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.